Der Umzug in die Wohnungen in der Ryomyung-Straße, die als Sehenswürdigkeit der Ära der Partei der Arbeit Koreas herrlich gebaut wurde, hat begonnen. Am 17. April zogen die Lehrer und Forscher der Kim Il-sung-Universität und die evakuierten Bewohner zuallererst in die neuen Wohnungen ein. Viele Wagen mit den Möbeln und Haushaltsgeräten trafen auf dem Gelände des 70-stöckigen Hochhauses ein. Die Studentinnen und Studenten gratulierten ihren Lehrern zum Umzug in die neuen Wohnungen. Die Lehrer und Forscher, die in die Wohnungen mit perfekten Lebensbedingungen eintraten, waren voller Dankbarkeit gegenüber dem Genossen Kim Jong-un. Auch die evakuierten Bewohner waren von der Wohltat des großen Vaters, der ihnen herrliche Wohnungen schenkte, zutiefst gerührt.